Vor ungefähr einem Jahr, am 28. April 1943, erging der Aufruf, sich freiwillig für die Bildung einer Division in eurer Heimat zu melden. Die Division bekam die Bezeichnung 14. SS Freiwilligendivision, und zwar Galizische Freiwilligendivision. Дивизия стала среди нас 14-та SSE, добровольча СС дивизия. Nachdem ich die Gewohnheit habe, alle Dinge und alle Fragen mit meinem Führerkorps offen zu besprechen, will ich auch folgende Frage mit Ihnen besprechen. Du musst ja mal Zwischenzeit, aber ich reise dir отверто и с старшинським корпусом говорити, тому хочу обговорити мені такі справи. Ich weiß, dass es manchen von euch drückt, dass diese Division Galizische heißt und dass ihr manchmal oder öfters mit dem Namen Galizia angesprochen werdet. Welche bist du, що такого болить це, що дивізія називається Галичка, та що ви деколи, та що деколи відносно до вас називається вислову Галичка? Es ist mir selbstverständlich bekannt, dass die Einwohner Galiciens, und zwar die eurer Art, Ukrainer sind. Мені є це зовсім відоме, що населення Галичини вашого гатунку є українці. Genauso wie in Deutschland der Deutsche, der in Pommern zu Hause ist, Pommer heißt. Und der in Bayern zu Hause ist, Bayer heißt. Und ist Bayer nennt. Genauso ist diese Bezeichnung Galizia nach eurer schönen Heimat, auf die ihr wahrhaft stolz sein könnt, genommen worden. Житель Баварії зветься Баварець, це ж він німець. Теж і ім'я ваше, взяте із вашої гарної батьківщини, Галичини. Eure Heimat ist ja noch schöner geworden, nachdem sie, das darf ich sagen, durch unser Eingreifen die Bewohner verloren hat, die den Ruf Galiciens oft ins Unreine zogen, nämlich die Juden. Ваша батьківщина стала ще більш, ще гарнішою тоді, коли завдяки нашому і нам вичищено ту землю від того елементу, який завжди робив її нечистою, а саме від жидівства. Ich kenne die leidvolle Geschichte eures Volkes. Я знаю тяжку історію вашого народу. Jahrhunderte hindurch hat euer braves Volk unter Russen und Polen zu leiden gehabt. То ніч яме ваш славний народ мусив терпіти під Мостовщиною та Польщею. Der eine Teil eures Volkes, der in Galizien wohnt, kam im Jahre 1772 nach dem Zerfall Polens zu Österreich. Das Thema вашого народу, а саме Галичина перейшла в 1772 році після розпаду Польщі до Австрії. Dieser Teil hat 150 Jahre hindurch die Segnungen größerer Freiheit und zugleich deutscher Ordnung und deutscher Gerechtigkeit gespürt. Da Ukraina мала щастя через продовжство 50 днів відчувати і на собі благодати західньої культури. Ihr seid diejenigen aus eurem Volk, die ihr volles Verständnis für den Westen habt und dieses Verständnis vermitteln könnt. Wir sind народного українського, які мають повне зрозуміння для західної культури, і які цю західну культуру можуть перевіряти в народі. Auf eure Disziplin und auf eure Klugheit kommt es in der Zukunft, für die Zukunft eurer Volksgenossen sehr stark an. Від вашої дисципліни та здоровності залежатиме в майбутньому для вашого народу дуже багатство. Ihr habt nach dem Krieg 1918 schwerste Zeiten unter dem polnischen Staat durchmachen müssen. Ви мусили після світової війни в 1918 році пройти дуже тяжкий шлях польського панування. Der Pole hat euch, Ukrainer und die Deutschen in Polen, in gleicher Weise verfolgt und unterdrückt. Польща переслідувала українців в такій же самій мірі, як німців, та їх поневолювала. Noch schlimmer war das Jahr 1939. Bis 1941 unter den Russen, unter den Bolschewiken. Ще було в роках 39-41 під москалем, під большевиками. Vor drei Jahren hat der Führer Adolf Hitler den Entschluss gefasst, den Bolschewismus Russland anzugreifen. Перед трьома роками рішився фюрер Адольф Гітлер остаточно большевиків ліквідувати. Durch das Blut eurer deutschen Kameraden, des deutschen Soldaten, wurde eure Heimat vom Bolschewismus frei. Завдяки крові і жертві німецького вояка вашу батьківщину звільнено від большевизму. Es gab manche in eurem Volk, die aus bester Liebe zu ihrem Volk mehr von Deutschland, größere Gaben und größere Rechte erwartet hatten. Знаходили ще теж в народі, хто і поміж найкраще, які від Німеччини надіялися ще більших благодатей, ще більших народ. Der Führer hat in den vergangenen Jahren aus seiner Weisheit heraus anders entschieden. В попередніх роках Führer у своїй мудрості рішив інакше. Es ziemt uns allen nicht, wenn wir wissen, und wenn wir es gesehen haben, wie weise der Führer, den uns allen der Herrgott geschickt hat. Ми може не здаємо собі справу з того, якого у ту хвилину мудрого післав нам пан Біг Фюрера. Wenn wir wissen, wie weise seit Deutschland führt und seitdem Europa befreit hat, alles gemacht hat. Якщо ми здавалися від справу, який розумний спосіб він діває від часу, коли перейняв славу для Німеччини і для цілої Європи. Es ziemt uns nicht, ganz unzufrieden zu sein. Тому не треба бути незадоволеним тоді. Sondern ich glaube, wir tun am besten daran. Але я думаю, що ми робимо найкраще. Deinen Entscheid für die Ordnung der Völker in Europa am Schluss des Krieges abzuwarten. Der Führer hat im Jahre 1941 entschieden, dass der Teil des ukrainischen Volkes, що та частина українського народу, der in Galizien das 150 Jahre zum Reiche gehört hatte, яка впродовж 150 років належала до Рейху, wohnt im Generalgouvernement seinen Platz als Gouvernement finden sollte. Що та частина буде прилучена до Генерал-Гувернемал і там знайде своє місце. Der andere Teil, der 25 Jahre bolschewistischer Erziehung und bolschewistischer Herrschaft hinter sich hatte. Друга частина, яка мала за собою 25 років поневолення і панування большевизму, wurde nach dem Entscheid des Führers in anderer Form verwaltet. На підставі рішення Фюрера дістала іншу форму. Es waren manche nicht zufrieden. Деякі були незадоволені. Trotzdem sie heute, nachdem der Bolschewismus vorübergehend dieses Land wieder besetzt hat, хоча після того, як большевики назад обсадили частину тої землі, zu ihrem eigenen Leid, am eigenen Leid erkennen müssen, на жаль, мусять відчути на власній шкурі, welch bitteres Los sie eingetauscht haben. Яку тяжку долю вони заміняли. Und nun komme ich zu euch, zur Division. А тепер приходжу до вас, до дивізії. Vor einem Jahr ist der Aufruf ergangen. Перед роком прийшов заклик. Das ukrainische Volk Galiciens hat sich in großer Zahl freiwillig gemeldet. Український народ в Галичині зголосився в великій частині добровільно. Alte und Junge. Старі і молоді. Väter und Söhne. Батьки і сини. Es setzte sofort von ewig Unzufriedenen. Почалося від вічно незадоволених. Die niemals das Heil ihres Volkes sind. Які ніколи не є святощею народу. Von den Leuten, denen niemals etwas schnell genug gehen kann. Від людей, яким ніколи нічого не йде занадто скоро. Von den Leuten, die immer ernten wollen, bevor sie geackert haben. Von denen setzte die Propaganda gegen die Division und gegen euch alle ein. Es hieß, die sich hier melden, die werden von den Deutschen nur als Kanonenfutter genommen. тех, вторая немецкая птица, я кормать им ям. Hier kann ich nur sagen, vor einem Jahr war die Meldung. Тут я можу тільки сказати, перед роком було Meldung. Und jeder Mann der Division ist der Zeuge gegen diese Verleumdung. Hier muss ich etwas einfügen. Wir Deutsche haben als Soldaten noch niemals die Gewohnheit gehabt, in einem Krieg andere Völker mehr kämpfen zu lassen, als wir selbst kämpfen. Wenn etwas hart ist an einer Stelle, dann tun wir das selbst. Якщо стає на якому місці дуже тяжко, то ми це робимо самі. Und so haben wir euch in einem Jahr eine sorgfältige Ausbildung angedeihen lassen. Ich weiß, auch das hat nun wieder manchen Leuten draußen nicht gepasst. Denn die sagten, die Deutschen schikanieren euch ja bloß mit dem Exerzieren. Man kann wirklich sagen, wie man es macht, wenn einer einen bösen Willen hat, findet er immer etwas daran auszusetzen. Und hier müssen wir Soldaten, denn die anderen sind keine, einmal etwas sagen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich irgendwie in den Wald gehe, oder ob ich als Division an die in den Großkampf an die Front gehe. Aus dem Busch schießen und aus dem Busch verleumden kann jeder Narr. Wer so etwas tut, ist kein Patriot. Wer aber Disziplin übt, exerziert, das Waffenhandwerk lernt, sich selbst und seine Männer ausbildet, der tut für sein Volk wirklich etwas. Denn wenn ihr an die Front geht, mit dem Können, was ihr jetzt gelernt habt, dann seid ihr an eurer Stelle an den 20 oder 30 oder 40 Kilometern. Die man euch dann zur Verteidigung oder zum Angriff gibt. Ein Schild für eure Heimat und für euer Volk. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr ein Ruhm für euer Volk. Das Träger der Ordnung, Träger des Befehles und des Gehorsams. Das hier vor Jahren, das hier nach Kasi, Porto. Und ihr wisst, auf Befehl und auf Gehorsam ist das Wohl der Völker aufgebaut. Das heißt, von einer Casa, in der Postici, Budowana, hier, der Bronarot. Es hat weiter geheißen, von unseren Freunden, Deutsche, Nasi, Priatelli, Favorelle. Ja, die Deutschen, die werden keinen von euch irgendwie in die Höhe lassen. Nehmt ihr die Gott, was nicht auf uns ja zu holen. Keiner wird da richtig Offizier. Sonne wird es da schädlich. Wird Zugführer, wird Kompaniechef oder gar Kommandeur. Dabei wisst ihr, was ihr gute Kommandant zum Kote, Schottni, also die tolle Kommandeur. Ich glaube, ihr seid die Zeugen dagegen. Nee, ich will keine Brate da. Es ist an jeder Stelle der hingestellt worden, der es kann. Und ich habe nicht gefragt, und euer Divisionskommandeur hat nicht gefragt. Ist er ein Deutscher? Oder ist ein Ukrainer? Ich bin niemand der Ukraine. Sondern wir fragen uns nur, führt er sein Bataillon so, dass nicht unnütze Blutverluste eintreten? Ich sehe, dass er sich in der Bataillon hat, dass er die Bataillon so verwendet, dass er die Menschen in der Menschheit trägt, oder nicht? Ist er ein Mann, der seine Untergebenen zu Tugenden und Leistungen erziehen kann. Er muss die Posunie Bepolade, wo ich speziell für das Nord als die Postmusik chinieren. Dieser ein Mann, der sein Bataillon zum Sieg führt oder zur Niederlage. Er muss die Pogadat wie Turin, der Pogide, der Paraste. Dieser ein Mann, der den Sieg mit dem Tod viel zu viele erkauft? Oder ist er einer, der so gut führt, dass die Toten in der Falle weniger sind? Der je muž, der je popravit, будет частин так, що буде куштувати багато мертвих. Der je muž, який уміє поправити так, щоб було як найменше жертв. Und das müssen Sie sich, Sie meine Offiziere, Sie meine Führer in dieser Division, alle als oberstes Gesetz merken. Der Weg, das ist das Genium Divisi, muss es jetzt erst einmal mehr da werden, der Weg in dieser Ordnung. Sie sind ganz gleich, ob Deutscher oder Ukrainer. Der Ordner, der hier von Schlagung und Rektalami, чи німці, чи українці. Für das Leben und die Gesundheit jedes ihrer Männer verantwortlich. Wir відповідальні за здоров'я і життя своїх підчинних. 250 aus den Rheiner Division sind auf Junkerschulen geschickt worden. Bis das ja nicht an, молодців. Из дивизии прислано на юнкерскую школу. Und ich habe die feste Absicht, aus der Jugend, der Lädchen, immer wieder die Besten und Fähigsten herauszuholen. Ja, mein nach Kräften zu fördern. Was noch, da hat sich ja Pitnossete geholt, ist ja noch hier und so. Ich freue mich und bin stolz auf jeden. Aber der aus euren Reihen in der Gemeinschaft der europäischen Divisionen der Waffen-SS Offizier führen wird. Kostor, was? Ja, geht. Wurde dann in der Schilderung im Rahmen naszych SS-europäischen Divisionen. Ich bin kein Mann, der irgendeine Versprechung abgibt. Ja, nie muss, jaki nebudz preleczenia. Um irgendetwas für die Zukunft euch Angenehmes zu sagen. Und wie gilt es, wenn was Prämmer zu sagen? Es wäre sehr billig. Der Bulle betuschen, der Chef. Wenn ich euch erzählen würde, zum Jahr auf dem Daumen, so wie es auf der anderen Seite die Engländer machen. Sag ich sehr, Kompromiss, was ihr Robert am Krieg. Nach dem Krieg bekommt ihr das und bekommt jenes und bekommt ihr Recht und die Freiheit. Ich nehme die Perspektive, dass die Brava ist da nicht gewollt. Wenn ich etwas verspreche, dann muss ich wissen, dass ich es genau halten kann und halte es auch an. Co ja wcale buď prerikaju, když je zde, co já můžu ty zíše dodržati, tak to drží. Ich kann euch lediglich eines sagen. Ja, pak ich to možu vám si ti od dneska zade. Stellung, Wert und Gewicht des einzelnen Volkes in Europa. Нарік залеж у залежну свою долю від своєї становища, від своєї становища. In dem künftigen Europa wird allein durch die Leistung jedes einzelnen Volkes in diesem Krieg bestimmt. Тобто місце кожного народу в Європі встановлене буде після війни тільки на підставі його заслуг під час війни. Ich habe euch und bringe euch ein großes Vertrauen entgegen. Ja, Maju, das noch welche Dovirja da was. Es ist nicht unsere Art, rumredig zu sein. Nee, u naszym zwyczaju wurde tylko samochwala. Wir SS, Männer und Führer aber, dürfen behaupten, dass die Divisionen der SS sich in diesem schweren Ringen einen unerhörten Waffenruhm erworben und erstritten haben. Mr. Schöne, da muss ich SS маємо право сказати, що в тій світовій війні дивізії SS добули собі безсмертну славу. Es war für mich eine große Frage. Це було для мене велике питання. Die ich mir sehr überlegen musste. Ja, Muschio, silno peredumate. Als euer Gouverneur, Dr. Wächter, Volle wasch, Gouverneur Dr. Wächter, mir den Vorschlag machte, Meni postavil propozitiu, aus den ukrainischen Söhnen Galizien eine Division aufzustellen. Vorete Divisiu steni ukrainischko narodu Galizine. Ihr müsst das richtig verstehen. Ви мусите це і правильно розуміти. Denn wenn eine Division, die von der SS aufgestellt ist und unter dem Befehl des Reichsführers SS steht, бо якщо яка-небудь дивізія SS є створена і стоїть під кермою Рейхсфюрера SS, ist der Waffenruhm der SS für den viele Tausende und Zehntausende ihr Leben ließen, befleckt. То вона вже немов автоматично перенімає ту славу дивізії СС, за які лягли тисячі і тисячі. Wenn eine einzige ihre Pflicht nicht tut, якщо поодинокі ви не сповните своїх обов'язків, ist ein fleckenloser Ruhm einer Truppe, die noch niemals versagt hat. То це була би пляма на тих частинах, які ще ніколи не відказали. Er ist dann zerstört. То той, хто діє і знищений. Ich habe diese Frage genauso erhoben, als ich eine Division von den Esten, als ich zwei Divisionen von den Letten, als ich eine Division, jetzt die zweite von den Bosniaken und eine von den Albanern aufstellte. Der Same ja повторив так само перед дивізіями естонською, перед двома латвійськими, перед другою боснянською, яка саме тепер виставлена, і альбанською. Ich habe dann euren Gouverneur gefragt, ist das Volk anständig und treu? Я питався вашого гувернера, чи народ є добрий, вірний? Und da hat euer Gouverneur, der ein alter SS-Führer ist, mir als SS-Mann gesagt, jawohl, Reichsführer, auf dieses anständige Bauernvolk werden Sie sich verlassen können. Ваш гувернер, старий творець СС, відповів, так, Рейхсфюрер, на той селянський нарід можете покладатися. Ich habe dann ja gesagt. І тоді сказав я, добре. Und habe diesen Entschluss nun durchgeführt. І цей все перевів в життя. Ihr seid nun die Vertretung eures Volkes in Europa. Ви тепер є заступниками свого народу в Європі. Denn ihr allein tragt nach dem euch verliehenen Recht das Wappen eures Landes für die Zukunft auf dem Spiel. Ви носите на своїм штиблю знам'я свого краю, яке вам признано. Und ihr werdet ebenfalls allein von eurem ganzen Volk nach dem euch verliehenen Recht die Farben eures Landes als Landesschild hier auf dem Arm tragen. Так само ви одинок, які носите і признані національні хрести свого краю тут на Рамені. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Я пішов ще крок вперед. Denn ich habe bestimmt, dass jeder Angehörige dieser Division, я рішив, що кожний приналежний до дивізії, auch jeder Deutsche, теж кожний німець, den für diese Division verliehenen Dienstanzug als seinen Dienstanzug trägt. Теж мусить носити отой службовий одяг, який носить кожен. Ich habe euch Vertrauen entgegengebracht. Und ich weiß, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Я вніс довір'я у вас. Я є переконаний, що ви мене не розчаруєте. Ich verlange von euch, meinem Führerkorps, meinen Unterführern und Männern. Я вимагаю від моєго старшинського корпусу, від старшин і стрільців. Eine Anzahl Forderungen und Tugenden. Wer wenn man hat, bei uns geht das der, wenn man ist es noch. Als erstes, der Bärsche. In der Division wird keine Tagespolitik getrieben. Дивизии не ведеться нікої ніякої політики дня. Wir sind Soldaten. Ми є вояки. Unsere einzige Politik ist der Kampf gegen den Feind, der uns alle umbringen würde. Наша єдина політика – це боротьба проти ворога, який всіх нас зломив би. Und zwar euer Volk zuerst. Auf persischer Ruhe, was narod. Politik wird nur, wenn sie Sinn für das Volk haben soll, in der Hauptkampflinie getrieben. Politiker, якщо ви маєте зміст реалізму для своєго народу, буде введена в головній бойовій лінії. Und zwar nicht mit Reden, Zeitungen und Flugblättern. Sondern mit Gewehr, Granaten, Kanone und Mann gegen Mann. Granatoju, Armatoju e Vojaka proti Vojaka. Und dann sagt jedem anderen, der euch etwas ins Ohr flüstern möchte, mein Lieber, die beste Politik als Ukrainer treiben wir Soldaten dieser Division. Denn wir verkörpern die Ehre, den Ruhm und die Leistung unseres Volkes. Wir nehmen Cest, Slavu und Jivania нашого народу. Das zweite, was ich von euch verlange, Ruhe, Ruhe, Ruhe, ist Ordnung. Der Wahn. Ordnung im Großen und im Kleinen. Was? Verletzung im Verlust. Ordnung begründet Zivilisation und Kultur und Ordnung fundiert die Staaten. Was? Daje Zivilisation und Kultur, wala, daje der Schade. Der Soldat, dessen Anzug nicht in Ordnung ist, der ist auch selbst nicht in Ordnung. Früher oder später würde er sich gehen lassen, nicht mehr gehorsam sein und dann so werden wie die Grünen beim Bolschewismus. Скорше чи пізніше він опуститься, відмовить послуху, і буде, було би, скоріше чи пізніше, так як більшовиків. Ich möchte später. Я хотів би пізніше. In Frieden, wenn dieser Krieg vorbei ist. У мирі, коли ця війна прийде. Und ich fahre einmal durch eure Heimat. Ja, was перейшов, was землю. Da möchte ich jeden Mann dieser Division, auch im Kleid des Bürgers und Bauern, noch erkennen können, weil er so ordentlich und so sauber ist. Was anderes. Wenn ihr keine Ordnung haltet und eure Waffen nicht legt, und pflegen lassen. Dann kann diese Unordnung und Pflichtvergessenheit euch und euren Männern morgen das Leben kosten. Eure Waffe kann nicht schießen. Wenn ihr sie nicht pflegt und sauber haltet. Eure jungen Männer werden dies nicht von selbst tun. Wenn sie, die Führer, nicht unermüdlich die Männer dazu erziehen. Wir haben bei uns die Gewohnheit, wenn ein Mann etwas versäumt und seine Pflicht vergisst, dann wird sein Unteroffizier, sein Unterführer und sein Zugführer mitbestraft. Denn der Führer, der Untersturmführer, der hat mehr Ehre, mehr Ansehen, mehr Recht und deswegen mehr Pflicht. Aja, welche Slave, welche Vitkovidalnosti, a tak samo, welche Jogovjaskovosti na heiche Vignon. Und je höher von uns einer steht, dem Christen er muss das für ihn, umso mehr Pflichten hat er. Dem Fische mei wie noch mehr. Das dritte, was ich verlange, ist Gehorsam. Ich will euch etwas sagen. Gehorsam geht in dem Augenblick an. Als ihr einen Befehl bekommt, etwas zu tun, was euch nicht angenehm ist. Ich weiß, wenn ich der Division befehlen würde, ihr rottet in der oder jener Gegend die Polen aus, dann würde ich ein sehr beliebter Mann bei euch sein. Wenn ich euch aber sage, oder einen Befehl gebe, die Division zieht in voller Ordnung die und die Straße zur Front und kämpft gegen den Russen. Denn die Ordnung mit dem Polen, der euch geschunden hat und der unsere Deutschen in Polen genauso geschunden hat, die Ordnung wird der Führer schon schaffen. Was wird dann getan, wenn ihr den Befehl dazu bekommen? Oder nicht? Ob Deutsche oder Ukrainer mit einem beispielhaften Gehorsam in jeder, aber auch in jeder Hinsicht euer Männer ein Vorbild seid. під кожним, але то під кожним оглядом будете прикладен для своїх людей. Das vierte, was ich verlange. Четверте, чого я вимагаю. Ist Kameradschaft. Це є товариші. Es ist nicht schwer. Це не є тяжко. Wenn ich verlangen würde, якщо б я вимагав, ihr aus demselben Dorf, ви з того самого села, ihr müsst zusammenhalten. Мусите держатися разом. Es ist schon schwer, wenn ich sage, вже тяжче є, якщо б я сказав, die ganze Kompanie, ціла сотня, ganz gleich, aus wie viel Dörfern die Männer stammen, müssen einander helfen auf Leben und Tod. Es ist eine Schande, wenn einer den anderen im Stich lässt. Es ist eine Schande, wenn einer dem anderen etwas stehlen würde. Es ist eine Schande, wenn einer dem anderen nicht helfen würde. Es ist schon schwer, wenn ich verlange, dass alle die Ukrainer dieser Division im Leben und Tod als Kameraden einander helfen müssen. Und es ist noch schwerer, wenn ich verlange, dass jeder in dieser Region, ob er Ukrainer oder Deutscher, dem anderen helfen muss. Das verlange ich von euch, meinen deutschen SS-Führern und Männern, denn wenn man mit was мої німецькі СС-старшини, dass ihr mit den anderen Kameraden seid, щоб ви з іншими були друзями, als ob ihr mit ihnen zusammengeboren gewesen wärt, не мов би ви були уроджені разом з ними, dass ihr von dem, was ihr könnt, щоб ви з того, що ви знаєте, und in Deutschland gelernt habt, що в Німеччині ви навчилися, euren Kameraden und euren Untergebenen, вашим приятелям, друзям і вашим підчинним, die ja genauso eure Kameraden sind, які точно так само є вашими друзями, an Wissen und Können vermittelt, was in euren Griffen steht. Коли все передавали їм на ці знання, все те, що стоїть у ваших силах. Verlange von euch, meinen deutschen SS-Führern und Männern, знаю від вас, мої німецькі SS-старшини, dass ihr den verwundenen ukrainisch-galizischen Kameraden, genauso aus dem Gefecht heraustragt, als ob er euer Bruder wäre. Und von euch, den ukrainischen Führern und Männern dieser Division, von euch erwarte ich, ja, очікую, und von euch Deutschen, mit was, Jimkiu, dass ihr wetteifert, so будете іти в заводи, wer der bessere Kamerad zum anderen ist. So ihr fragt den Gruß von dem Gruß. Und von euch erwarte ich insgesamt, auch hier, was sie mit was, очікую, dass ihr niemals, що ви ніколи, durch keinen Hetzer und keinen Agenten, через ніякого Агента, einen Keil zwischen euch treiben lasst, не дозволите, щоб який-небудь клин пакувати між вас. Die ganzen Hetzer und Propagandisten, die sind nämlich nicht da vorne dann, wo diese Division als ein ein geschlossenes Ganze kämpfen muss. Ta divizia, jako ta Zürich, wo der musste bojuwale. Wo die russische Kugel und die russische Granate. Ja, moskowska Kula i moskowska Granata. Nicht fred, treffe ich jetzt einen Deutschen oder einen Ukrainer. Repetate me, che trafio ja teper ukrainski Nemca, che ukrainca. Sondern wo sie abgeschossen wird. Der von Abu der Westrilna. Und wieder einen. In dem grauen Rock mit dem Adler auf dem Ärmel totzuschießen und zu verrichten. Das friert ihm, schürt er, und noch ist dem Adlerum Narameni. Lasst euch niemals auseinanderbringen. Die Kurve, ne deite, bewestlicha, der Rimnowahe. Sondern seid Brüder, seid Kameraden in dieser Division Europas. Ihr будьте братами, будьте дружами в цій європейській дивізії. In dieser Division, die den heiligen Eid auf den Mann abgelegt hat. Die Division, яка зложила святу присягу на мужа, der unser aller Führer ist. Який є для усіх нас фюрером. Von uns Deutschen, aus deren Volk er hervorgegangen ist, ist jakoho narodu він вийшов, aber auch von allen anderen, die in Europa wohnen. Але теж і інших, які в Європу замешкують. Und als fünftes und letztes, auf den Tag, п'ятий, останній, erwarte ich von euch, очікую від вас, die Treue zu diesem Mann, wirnoste do toho muža, von dem ich euch erzählte, pro jakoho ja vlastne hovoril, und der Europas Rettung, jaký rjatuje Europu, und eure Zukunft gestaltet sein wird, i jaký odčinit tež i vašu budúcnosť. In einigen Wochen. Doch nicht против большевизму, против нашого спільного ворога. Ich weiß, ihr werdet, wie es ist, und ihr werdet mich, der ich euch aufgerufen habe, nicht enttäuschen. Ja, знаю, so wie meine Rechner-RS, der die was покликав до цього, до того діла, ви мене не слышите. Und der Führer wird am Ende dieses Krieges sagen können, der Führer может сказати на цієї війни, die Division, Divizia, die das brave Volk Galiciens, яку славний народ Галичини, gestellt hat, hat immer ihre Pflicht getan. Das Volk ist wert, in Europa seine Stellung einzunehmen. Und damit beende ich diesen Appell. На тому я свій апель кінчу. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах